Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Weiterentwicklung des Nienburger Leitbildes, soziale Stadt-Lehmwandlung nach Berlin eingeladen und Aue Liebenau reist nach Oldendorf. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Rahmen der Untersuchung von bundesweit 12 Praxisbeispielen sind Quartiersmanagement und Verwaltung des soziale Stadtgebietes Nienburg-Lehmwandlung eingeladen zum Expertenaustausch. Das Nienburger Stadtentwickler-Duo Volker de Berke und Barbara Weißenborn freuen sich über die Anerkennung aus Berlin. In diesem Jahr werde sich Nienburg wieder am durch das Ministerium ausgelobten Tag der Städtebauförderung beteiligen, dieses Mal mit einem Aktionstag im Stadtteil Alpheide. Am gestrigen Mittwoch beschäftigte sich der Wirtschafts- und Marketingausschuss der Stadt Nienburg ausführlich mit der Weiterentwicklung des Leitbildes. Neben der Politik waren unter anderem auch Vertreter öffentlicher Belange und Institutionen anwesend. Gemeinsam wurde über Visionen und Zukunftsideen für die Weserstadt beraten. Ausschussvorsitzender Heiner Werner zog anschließend eine positive Bilanz. Es war eine breite Diskussionsebene, viele Leute haben sich gut eingebracht und es wurde deutlich, dass in das Leitbild, in den Entwurf des Leitbildes doch noch einiges fehlt. Es wurde mit eingebracht, einiges, was wir sehr stark rübergekommen ist, haben wir jetzt ein bisschen relativiert. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage jetzt für die Fraktionen und hinterher für die Bürgerbeteiligung, sich da weiter mit zu beschäftigen. Ausgelaufener Diesel rief vor kurzem Kräfte der Ortsfeuerwehr Dödinghausen auf den Plan. Das teilte die Feuerwehr jetzt mit. Im Kurvenbereich der Kreuzung Kreisstraße-Gemeindestraße hatte ein Fahrzeug eine kleinere Menge Diesel verloren. 5 Kräfte der Ortsfeuerwehr beseitigten Umwelt- und Rutschgefahr mit Ölbindemittel. Die Rufbereitschaft des Flecken Steierberg sorgte anschließend für die Beschilderung der Gefahrenstelle. Zu größeren Schäden kam es nicht. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Handballer des SV Aue Liebenau geht eine 3-wöchige Spielpause zu Ende. Samstagabend geht es zur HSG Fulnhessisch-Oldenburg. Der Gegner ist aktuell Tabellenelfter und kämpft um den Klassenerhalt. Liebenau hingegen ist gesichert Tabellensechster. Mit einem Auswärtssieg kann das Team von der Aue bis auf den 4. Platz vorrücken. Beginn der Partie ist Samstag um 19 Uhr in Oldendorf. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.